WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Fetisch. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen besonderen Fetisch haben. Also, natürlich auch gerne mit den Leuten, die auf Lack stehen, auf Leder stehen, auf Füße, auf Strumpfhosen, auf Windeln, was es alles so gibt, aber eben auch ausgesprochen gerne mit Leuten, die einen ungewöhnlichen Fetisch haben, den man so vielleicht gar nicht im ersten Moment als Fetisch verstehen oder begreifen würde. Darüber hinaus würde ich gerne mit euch über sehr ausgefallene oder vielleicht auch verbotene sexuelle Vorlieben sprechen, die dann ja oftmals auch zum Fetisch werden können. Ich bin sehr gespannt, was ihr erzählen werdet. Ihr erreicht uns wie immer kostenfrei unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Fetisch, erster Anrufer, Walter, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Entschuldige meine etwas belegte Stimme. Ich habe eine Zungen-OP hinter mich bringen müssen und eine Operation am Kehlkopf. Ja, ich wollte gerade schon sagen, du klingst gar nicht wie 40, sondern irgendwie ein bisschen anders als 40. Ja, das macht jetzt meine OP. Nicht? Ja. Ich habe jetzt sogar noch eine Sprachkanüle in dem Luftröhrenschnitt. Geht's denn wieder besser? Ja, auf jeden Fall. Nicht? Und, gehört zwar nicht zum Thema, aber ich frage dich jetzt trotzdem, weswegen bist du da operiert worden? Ja, und zwar, ich hatte am Kehlkopf einen Krebstumor gehabt. Ja, das war Gott sei Dank ein Mini-Tumor, der ist entfernt worden. Ah, Gott sei Dank. Die Heilungschancen sind also extrem gut. Gut, dann können wir ja ganz entspannt zu unserem eher schöneren Thema zurückkommen, nämlich Thema Fetisch. Was für einen Fetisch hast du? So, ich habe einen sogenannten Wollfetisch. Ein Wollfetisch? Ja. Und was heißt das? Und zwar, das heißt, ich habe ein besonders großes Glücksgefühl, wenn ich mich ganz in Wolle kleide, und zwar in Mohair-Wolle. Ja. Das gibt für mich ein so prickelndes, ein wunderbares Gefühl. Aber ganz in Wolle kleiden ist doch irgendwie ein bisschen schwierig. Dann brauchst du eine Unterhose, eine lange aus Wolle und irgendwelche Shirts, oder? Nein, und zwar trage ich ein sogenanntes Catsuit. Ah, ich weiß, das ist so ein ganzes Kostüm aus Wolle. Ja, ein ganzes Kostüm, also von Kopf bis zu den, inklusive der Füße. Ja. Ist das ein, und zwar da fühle ich mich besonders wohl. Du fühlst dich besonders wohl und es macht dich scharf. Ja, genau. Nicht? Und zwar, ich habe das große Glück, dass ich eine Lebensgefährtin gefunden habe, ja, die meine Leidenschaft teilt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben uns in Schottland kennengelernt, die Schottin. Aha. Und zwar, wir haben uns da auf einer Wollmesse kennengelernt. Nein, sag bloß. Ja. Auf einer Wollmesse in Schottland? Ja, genau, nicht? Gut, ich war als Tourist in Glasgow und dann haben wir uns so per Zufall kennengelernt. Und ihr beide seid aber zu der Wollmesse gegangen, weil ihr auf Wolle steht? Nein, wir hatten uns vorher gar nicht gekannt. Nee, ist mir schon klar. Aber du bist zur Wollmesse gegangen, weil du gedacht hast, ach, Wolle ist doch nicht schlecht. Ja, genau. Und sie natürlich auch. Das ist ja verrückt. Aber dann schlendert man da so durch die Wollmesse und wie kommt man da ins Gespräch? Ja, wir sind ins Gespräch gekommen in einem Restaurant. Mhm. Das war so proppenvoll. Nicht, da hatte sie schon, saß sie schon an einem kleinen Tisch, nicht, und da habe ich, hat sie mich aufgefordert, auch an dem Tisch ruhig Platz zu nehmen. Also wirklich alles Zufall, ne? Ja, es ist also ein Wahnsinnszufall. Und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? 3 Jahre. Und ihr beide habt diesen Wollfetisch? Ja. Das ist ja irre, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Ja, genau. Dass ihr euch da trefft und euch auseinandersetzt und beide auch noch diesen Fetisch haben, Irre. Hat denn deine Partnerin auch so ein Suit, wie heißt das, Suitcase, ne? Oder? Catsuit, ja, natürlich, Entschuldigung. Also, ja. Also ein Katzenanzug. Ein Katzenanzug. Sagen wir so. Genau. Hat die auch sowas? Ja, genau, nicht? Wir haben also sehr viele Wollsachen aus Mohair. Wie habe ich mir das dann vorzustellen, wenn ihr miteinander Sex habt? Ja. Erklär mal. Ja, wir haben also dieses Catsuit an, ja. Also in den meisten Fällen. Also nicht nur, wir variieren ja sehr stark, um da mehr Abwechslung zu haben. Also ihr variiert mit den Wollformen, oder wie? Ja, wir haben manchmal Pullover an, manchmal Leggings, nicht und so weiter. Na, bleiben wir mal bei diesem Anzug. Ja. Wie geht's dann? Wie geht das dann? So, das geht also wie folgt. Wir haben also da, wo unsere Geschlechtsteile sind, haben wir Öffnungen. Ach, natürlich. Klar, nee. Sonst geht's schlecht. Ja, sonst geht's natürlich schlecht. Und dann schmiegen wir uns so aneinander, nicht? Und das gibt für uns ein so sensationelles Gefühl. Ist ja irre. Und deine Freundin hat natürlich dann drei Öffnungen. Also ja, genau, oben zwei, ja. die Brüste sind frei. Ja, die Brüste sind frei, das ist ein Catsuit, das kann man auch an der Brust öffnen. Und? Das ist so geknöpft, nicht, dass man an der Brust auch öffnen kann. Und unten ist sowieso offen? Ja, unten kann man auch öffnen, man kann es doch ganz schließen. Ach so, man kann es ganz schließen. Und kann man hinten auch öffnen? Ja, hinten auch offen. Kriegt man sowas, kann man das kaufen? Aus Wolle, meine ich? Ja, es gibt also Strickerinnen, die das also speziell anfertigen. Extra für Leute, die so einen Fetisch haben? Ja, genau. Was kostet denn so ein Anzug? Ja, da muss man schon, also wenn man also eine gute Mohair-Wolle haben, und da muss man so um die 500-600 Euro doch auch anlegen. Aber so ein Ding hält lange. Ja, sicherlich. Es ist sehr strapazierfähig, was da wichtig ist. Also ihr könnt es krachen lassen, die Wolle hält's aus. Ja, genau. Nicht? Man meint ja immer, so Mohair-Wolle wäre besonders empfindlich. Ja. Aber das ist es nicht. Ne? Wie oft habt ihr denn Sex in Wolle? Ja, so ungefähr 5 bis 7 Mal die Woche. 5 bis 7, also so gut wie jede Nacht oder jeden Tag? Ja, genau. Nicht? Manchmal auch 2-3 Mal am Tag. Ne? Habt ihr auch schon mal Sex ohne Wolle? Ja, das machen wir meistens nur, wenn es extrem heiß ist. Ja, stimmt. Jetzt, wenn es im Sommer 40 Grad hat, ist das mit der Wolle? Ja, genau. Nicht, aber wir haben uns da so eine fahrbare Klimaanlage angeschafft, nicht, damit es nicht zu heiß wird. Für euer Schlafzimmer? Ja, genau. Ne? Ja, beziehungsweise die kann man auch ins Wohnzimmer rollen und so weiter. Ja, verstehe. Wascht ihr diesen Anzug jedes Mal nach dem Sex? Nein, das Wunderbare an dieser Mohair-Wolle ist ja, dass man sie aushängen kann. Ach, die lüftet dann aus? Ja, die lüftet dann aus, also die braucht man nicht so oft zu waschen. Dann dürfen da nur nicht Flüssigkeiten rankommen? Nein, das nicht. Wie gesagt, ich benutze ja Kondome denn. Ne? Ja, okay, da ist das denn der sichere Weg. Ja, ist der sichere Weg, aber wie gesagt, wir haben ja auch ja noch andere Strickwaren. Nicht? Das sind Pullover, Leggings, Hosen und so weiter. Ne? Wenn du im normalen Leben einen Pullover anhast, bist du dann immer so latent etwas erregt? Ja, nicht? Da bin ich auch etwas erregt. Nicht? Seit wann hast du diesen Fetisch? Ja, das hat schon in der Pubertät begonnen. Wie hast du es bemerkt? Und zwar meine Oma, die hat immer so, die war also absolut stricksüchtig. Die hat also am laufenden Band Pullover, Mützen, Handschuhe und so weiter, alles Mögliche immer gestrickt. Nicht? Und da hat die ganze Familie, die hat den ihrer Strickwaren den getragen. Nicht? Mhm. Und da habe ich in der Pubertät gemerkt, dass das so ein prickelndes Gefühl immer war, nicht? Dass ich also erregt war. Erregt, genau, das hatte ich erregt. Wir versuchen es mal. Kannst du es annähernd ein klein wenig erklären, warum du das erotisch findest? Ja, also ich, und zwar, ich finde das erotischer, wie soll ich das erklären, echt, das gibt für mich so ein prickelndes Gefühl. Ja. Und zwar allerdings muss ich die Wolle immer auf der nackten Haut tragen. Sonst also funktioniert es nicht. Ja, doch, sonst funktioniert es auch, aber nicht so nicht so stark. Ich könnte mir vorstellen, du hast das Glück und hast deine Freundin getroffen in Schottland auf einer Wollmesse, dass das früher immer ein bisschen kompliziert war mit den Partnerinnen, oder? Ja, ja, klar. Nicht? Denn da sind schon zwei Partnerschaften auseinandergegangen. Weil die dich für ein bisschen bescheuert gehalten haben, oder? Ja, genau. Nicht? Ja. Insofern muss das ja für dich wirklich ein sehr großes Glück sein, dass du diese Frau gefunden hast. Ja, genau. Nicht? Vor allen Dingen, wenn man das aus dem Hintergrund betrachtet, dass bei Frauen dieser Fetisch extrem selten ist. Ah ja. Nicht, wenn man so die Wuli-Zähne, so nennt man die von Wul, also Wollzähne, nennt, ja, da hat man vielleicht 10% Frauen und 90% dieser Wuli-Gemeinde sind Männer. Also deshalb beglückwünsche ich dich nochmal, dass du sie gefunden hast und dass ihr euch gefunden habt. Und vielen Dank, Walter, dass du uns das erzählt hast. So in dieser, genau in dieser Art habe ich das noch nicht gehört. War mir das nicht so klar. Ich danke dir vielmals und wünsche euch viel Spaß, euch beiden. Ja, danke. Ich danke dir, Domian. Schönen Gruß an deine Liebste. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Ihr Lieben, solltet ihr gerade reingeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Fetisch. Ich möchte gerne mit euch über euren Fetisch reden, vielleicht auch ausgefallenen Fetisch. Was ist für euch erotisch, im erotischen, sexuellen etwas ganz Besonderes? Vielleicht etwas, wo andere Menschen den Kopf nur schütteln und denken, na, was soll denn das? Das bringt mir gar nichts. Aber für euch ist es der Himmel auf Erden. Wenn ihr Lust habt, mir darüber zu erzählen, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Thomas. Thomas ist 54. Morgen, Thomas. Morgen, Jürgen. Hallo, Thomas. So, der Walter könnte jetzt ein Kunde von mir sein. Aha. Weil ich realisiere Fetische. Was heißt das konkret? Also ich bin Künstler auf verschiedensten Gebieten und man kann mich übers Internet finden und dann bekomme ich über diesen Weg Anfragen. Und so ist es jetzt auch passiert, dass mich jemand angefragt hat, ob ich bestimmte Stoffstile herstellen kann. Also nach bestimmten Vorstellungen. Ah, und welche Vorstellung hat der? Ja, das ist bislang nichts Besonderes. Erstmal, wenn ich sowas bekomme, aber diesmal war es dann so, dass diese Stofftiere Geschlechtsorgane haben sollten. Oh. Habe ich dann auch gedacht. Ja. Was soll das? Und er hat mir dann eine wülzige und ewig lange E-Mail geschrieben, dass Geschlechtsorgane zu einem Stofftier, dem man ja seine ganzen Probleme anvertraut und seine Geschichten, wenn die Kopf und Arme haben, dann können die auch Geschlechtsorgane haben. Müsste eigentlich dazuhören. Dazuhören. Ja. Sollte man der Firma Steil vielleicht auch mal stecken. Ja, genau. Ne, das, ohne und nicht nur eine genähte Zufallsfalte irgendwas ausdrückt, genau. Sondern wirklich mit allem und dran. Und ich habe auf meiner Seite eben auch eine Puppe gehabt, so eine Jungenpuppe. Und der Junge hat halt auch einen Zipfel. So, jetzt höre ich gerade auf meinem Kopfhörer, Thomas, dass wir ein Foto haben. Genau. Ah, also ich sehe auf dem Foto jetzt einen Löwen, einen putzigen Löwen. Genau. So weit, so gut, so könnte er in jedem Kindergeschäft stehen. Ganz genau. Das ist das Nächste, man sollte ja nicht gleich sehen. Ja. Wenn man ihn dann umdreht. Ja, das ist ja Porno hier nachts im WDR-Fernsehen. Aus Filz. Aus Filz. Jetzt muss ich mal den Radiozuhörern erklären, was wir da sehen. Wir sehen also eine Scheide, die du genäht hast, an und in diesem Löwen, in etwas anderer Farbe, in Weiß und Rosa, ne? So, ja, genau. Kennt mir das. Das ist also ein Löwenweibchen. Mhm. Und diese Scheide ist wie groß ungefähr? Das kann man nicht hier auf dem Foto erkennen. Ja, das ist alles nachher fast original. Also wie viel Zentimeter hat die ungefähr? Ja, so 6-8 Zentimeter, je nachdem, wie man das... Original vom... Ist original. Das ist auch nur ein Prototyp. Also, so, jetzt stellt sich natürlich dem Fachmann gleich die Frage. Ich sehe jetzt eine Filzscheide. Ja. Kann man denn in diese Filzscheide auch was reinstecken? Das war ja meine nächste Frage. Das entwickelte sich ja nach meinem ersten ja, nicht Schock, aber er hat mir das so erzählt, dass das eigentlich nur eine Sammlung, dass er eine Stofftiersammlung hat und möchte diese erweitern mit diesen erotischen Stofftieren, aber nur als Anschauungsobjekt, als Ausstellungsstück. Ja. Und das habe ich dem nicht abgenommen, weil das, ich habe ja dann auch noch, ich bekomme von ihm Zeichnungen, also Fotos von so Manga-Figuren. Und da ist es wirklich ganz klar, worum es da geht. Und das wollte ich dann auch wissen und habe ihn dann einfach nur angeschrieben. Aus technischen Gründen müsste ich wissen, wenn Sie das benutzen als Fetisch. Natürlich. Dann musst du es konstruieren. Genau. Dann muss ich das ja ganz anders nähen. Genau. Weil ich es ja auch zum Rausnehmen machen muss, damit man es reinigen kann. Ach so, genau. Praktisch gedacht. Ich muss es ja abtrennen. Das heißt, das kann man. Man kann dieses Teil rausnehmen und waschen. Da muss ich, dahin muss ich kommen, weil er ganz zögerlich, das war ja auch das Komische, wenn einer so einen Fetisch hat und ich bin ja absolut seriös und zurückhaltend, ich halte auch alles unter Verschluss, es wird auch nichts gezeigt, da muss ich es natürlich wissen, damit ich das so umsetzen kann, damit er es auch gebrauchen also kann. Aber der hatte tatsächlich eine gewisse Hemmung oder Scheu, die ja, das... Ja, total. Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, seltsam. Ja, vielleicht... Weil er will ja was von mir. Ja, ja, klar. Er kann ja alles haben, was er will. Aber dennoch ist das irgendwie mit Charme offensichtlich bei ihm belegt. Ja, ja. Ja, weil er natürlich nicht gleich rausgerückt hat damit. Er war ja so ganz schwülstig und diese Stofftiere und am Begleiter des Lebens und bla bla bla. Ja, ja. Aber und im Klartext, du kannst es so konstruieren, dass man in diesem Sinne die Scheide rausnehmen kann und säubern kann. Genau. Wie geht das bei, wenn du es ein männliches Stofftier baust? Das ist genauso. Ja gut, aber kriegst du da eine Erektion auch hin? Nee. Das hängt dann einfach so. Nein, das ist ja eine Sache der Stopfung. Okay, dann hat das Tier aber immer einen irrigierten Penis. Ja, ja, ja, klar, aber man könnte es, es ist eine Frage natürlich, inwieweit man das noch von der Technik her ausbauen könnte. Das ist ja immer so, wenn man mit den ich mache das ja noch nicht lange, aber in erster Linie wollen die das natürlich steif haben. Also damit man es auch in die Scheide des anderen Stofftiers eventuell reinschieben kann. Und die wollen halt immer was Erregiertes haben. Das ist nicht, dass das da runterhängen soll oder sowas. Wie viele Tiere dieser Art hast du jetzt schon hergestellt? Ich habe jetzt noch keins hergestellt. Ach so, das ist noch in der Phase. Gar nicht so alt. Ah, ich verstehe. Das ist eine ganz neue Sache. Aber hör mal, da gehört doch eine große Kunstfertigkeit dazu. Ich habe es ja gerade gesehen, auch den Löwen von vorne. Woher kannst du das so gut? Ich komme aus einer alten Schneiderfamilie und habe immer schon an der Nähmaschine rumgedoktert und habe aber irgendwann selber dann meine eigenen Sachen gemacht und Learning by Doing und Übung, Übung, Übung. Und dann kam jetzt eben auch das große Problem, dass diese Sachen nicht so günstig sind natürlich in der Herstellung. Was würde jetzt dieser Löwe mit Scheide kosten? Ja, also die wären noch komplizierter. Das ist jetzt nur ein einfaches Teil. Also der würde jetzt mit in dieser Sache nicht so teuer werden. Das sind vielleicht, also was heißt nicht teuer, aber weil es sind ja alles Unikate. Aber wenn der das so haben möchte, wie er mir die Zeichnung schickt, dann geht das in die 1.000, 2.000 Euro. Ja. Aber ich glaube, die Leute sind bereit, unter Umständen so viel Geld für ihren Spaß. Ja. Weil das kriegt man ja nirgendwo. Nochmal zu den Größenverhältnissen. Ist der Löwe, das habe ich nicht so kapiert auf dem Foto, ist der Löwe so groß, wie ein Löwe ist? Oder? Nein, der ist glaube ich, 45 Zentimeter hoch. Ach so, okay. Aber er kriegt jetzt dann seine Stofftiere, die er haben will, die sind bis zu 1,50 Meter. Wow. Also richtig große Dinger, wo ich dann eben drauf gekommen bin, der will jedes Jahr zwei haben, die setzt er sich doch nicht aufs Sofa. Das glaube ich nicht. Also man könnte einfach so wie Walter gerade, der könnte dich anrufen und sagen, ich brauche so einen Anzug. Es gibt ja auch diese, das weißt du sicherlich auch, es gibt doch diese, die sich in solche Kostüme... Ja, natürlich, hatte ich hier auch schon in der Sendung. Ja, ja genau. Ja. Und das Gleiche könnte ich auch machen. Ich nähe halt diese Anzüge. Ja. Wie lange bist du denn überhaupt jetzt schon in dem Geschäft, solche Dinge herzustellen? 30 Jahre. Ach, so lange schon? Ja, ja. Und dann, aber ich mache natürlich Sammlerpuppen, also so Softcore, keine Sexualsachen. Ach so, also, ja, okay. Also die Sexsachen, also wenn das jetzt so weitergeht, dann ist man natürlich in 0, nix drin, weil die haben natürlich wieder Freunde. Ja, klar, das multipliziert sich sofort rum. Ja, natürlich. Ist aber vielleicht gar kein schlechtes Geschäft und keine schlechte Einnahmequelle für dich. Nö, für mich ist es sogar, mir ist es ja egal, ob die Geschlechtsteile haben oder also, da ja, ist mir klar. Vollkommen egal. Ja, du verstößt gegen kein Gesetz und es ist alles legal. Ist alles legal. Es ist natürlich eine Frage, inwieweit einem das jetzt unbedingt auf die Dauer gefällt. Ja, das, das ist natürlich noch was anderes, weil das wird natürlich immer komplizierter. Aber diese Fetischsachen sind bisher nur marginal vorgekommen ja. in deiner Arbeit. Ja. Gab es denn sonst noch irgendwas Ausgefallenes, was man schon mal an dich herangetragen hat, jetzt außerhalb des neben dem Löwen? Also an Stofftiere? Ja, zum Beispiel. Oder vielleicht einen anderen Fetisch, den du hättest nähen oder herstellen sollen. Nee, also es war mal so ein Kostüm, wo ich aber nicht sicher war, ist das jetzt für Karneval? Das weiß man ja eben nie. Genau, ja. Ich weiß ja nie, was die Leute damit anstellen. Ja, ja. Genauso wie ich mache ja auch im Schmuckbereich ziemlich viel, dass ich mal, ich hatte einen Kunden in der Schweiz, der hatte überall an seinen Türklinken Penisse als Türgriffe. Mhm. Der brauchte Penisse als Türgriffe. Das war auch so eine Sache, dass da. Aber die hast du da nicht auch hergestellt? Ja, sicher. Doch auch. Ja, klar. Also es geht die nicht nur dann in Bronze gießen. Ach so Sachen machst du auch. Ich dachte, du bist nur Schneidern und Stricken oder irgendwas. Ja, ich bin ja in erster Linie Bildhauer und Kunstmaler, aber das hat sich halt alles so entwickelt. Ah, okay. Weil ich auch fürs Fernsehen mal zeitweise gearbeitet habe und Bühnenbildner und dann sieht man so die Vielseitigkeit dann bekommt man halt eben, du kannst das, kannst das nicht auch mal für mich machen und dann geht das halt immer so weiter. Ich habe mal irgendwann einen Bericht im Fernsehen gesehen, wo eine Firma, ich glaube, das kann auch nur eine Firma machen, Frauen herstellt in Originalgröße, die sich anfühlen fast wie Menschen. Ja, das sind die Real Dolls. Genau. Und die kosten ein Vermögen, die Dinger, und die kriegen die los. Die kosten bis zu $5,000, je nachdem, was die auch können. Es gibt mittlerweile ja sogar welche, die sogar so leicht roboterartig sind. Die können sich sogar schon bewegen. Ich sag dir, das ist ja ganz große Zukunftsmarkt. Das ist 100%. Ich find's auch gar nicht schlecht. In spulen wir mal die Zeit 20, 30 Jahre weiter. Gibt es wirklich Roboter, die wie Menschen aussehen und mit denen man Sex haben kann? 100%. Ich bin sicher, wenn die Entwicklung 100%. So weitergeht, dann hat jeder seinen Hausroboter, der ist zum Putzen da und fürs Bett. 100%. Also da bin ich mir sicher. Und vor allen Dingen, man kann kostümieren, andere Haare. Genau. Man kann die sauber machen ohne Probleme, weil es alles Silikon ist. Genau. Und die sind so echt mittlerweile, das ist unglaublich. Ja. Zum Schluss noch eine private Frage an dich. Hast du einen Fetisch? Nein, gar nicht. Du bist, außer viel zu arbeiten. Du bist stinknormal. Ja, ich bin stinknormal, ja. Thomas, danke, dass du angerufen hast und uns ein bisschen erzählt hast. Alles Gute. Alles Gute, ciao, ciao. Tschüss. Und gleich geht es weiter mit dem Michael. Und der Michael ist 31. Guten Morgen, Michael. Hi, Domian. Hallo, Michael. Was für ein Fetisch hast du? Ja, du, wenn ihr gerade von den Robotern sprecht, muss ich sagen, dass ich mit meiner Vorliebe wahrscheinlich was bediene, was Roboter in dem Sinne niemals nachmachen können. Erzähl mal. Stehe ich auf schwangere Frauen. Ja, das ist schwieriger bei Robotern. Ja, obwohl man das vielleicht auch simulieren kann irgendwie. Aber dann, ja, weil dann ist es ja wirklich, dann ist es ja trotzdem niemals. Ja, das ist nicht echt. Ja, ich verstehe. Das funktioniert nicht. Du stehst, dein Fetisch sind schwangere Frauen. Genau. Wie schwanger sollen sie sein? In welchem Monat? Das ist schwer zu sagen, aber ich würde schon sagen, dass das proportional auch zu der Fortgeschrittenheit der Schwangerschaft ist. Also je dicker. Genau. Profan, also je umfangreicher der Bauch, desto interessanter findest du das. Genau. Warum? Ja, du, wo das herkommt, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, das kann man in den wenigsten Fällen so wirklich sagen. Die meisten, die einen Fetisch haben ja, wir haben sie gerade auch schon von Walter zum Beispiel gehört, die haben irgendwann in ihrem Leben, meistens in der Kindheit oder in der Pubertät, so ein zündendes Erlebnis gehabt. Hattest du das auch? In meinem Familienkreis war da jemand schwanger, das weiß ich wohl noch. Das war auch wohl die erste Erinnerung, die ich daran habe, wo ich sagen würde, da hat es irgendwie Klick gemacht. Also das fand ich in irgendeinem, der Anblick, das fand ich toll. Mhm. Ja, du kannst uns aber nicht erklären, warum du das sexuell antörnend findest, diesen Anblick. Schwierig. Das ist ja, viele Männer schrecken ja davor genau zurück und das turnt die sogar ab. Und bei dir ist es genau das Gegenteil. Was heißt viele Männer? Also ich denke, dass das auch eine Sache ist, die in unserer Gesellschaft vielleicht so ein bisschen ambivalent ein bisschen ist. Also ich meine, auf der einen Seite sieht man ja immer mehr Prominente auch, die sich durchaus auch schwanger fotografieren lassen. Mhm. Ja, auch in das ist ja kann geht ja auch in den Mainstream-Zeitungen und so. Ja, das ja auch, sehr. Das kann auch auf der Titelseite passieren, ne? Das sind ja für dich wahrscheinlich dann schon so eine Art Pornobilder, wenn du die in der Gala oder in der bunten siehst. Ja, das nicht, nein. Nein, aber... Weil da gibt's schon richtige Pornos zu, ne? Ich weiß, ja, das gibt es. Aber wie befriedigst du denn diesen Trieb, diese Lust? Findest du denn genug Frauen, die das mit dir machen, wenn die schwanger sind? Ja, Trieb und Lust ist jetzt schwer zu sagen. Also ich das ist jetzt so, ich bin schon auch ganz normal nach Frauen hinterher, ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nach Schwangeren Ausschau halte, ne? Es ist, ich hatte einmal wirklich das Vergnügen, dass ich auch mit einer schwangeren Frau Sex haben durfte oder konnte. Die habe ich dann aber auch nach der Geburt noch weiter über ein Jahr, sag ich mal, in so einer Affären-Geschichte gehabt, ne? Also es war jetzt nicht so es war schon ein zusätzliches Prickeln, gar keine Frage, und es war sicherlich auch eine besondere Aufregung dann davor und auch währenddessen. Aber ist es schon so, dass ich auch ganz normal, also ich bin absolut, es ist nicht so, dass ich nur verstehe. Mit schwangeren Frauen Sex haben. Gibt es One-Night-Stands mit schwangeren Frauen? Hatte ich selber nicht, ne? Also da wüsste ich auch überhaupt nicht, wo ich da zu suchen habe. Genau, das meine ich, dass das sehr schwierig ist, da jemanden zu finden. Denn ja, das glaube ich, wobei ich denke, dass wenn man da jetzt wirklich auf der Suche nach wäre oder wenn man jetzt, sage ich mal, diesen Fetisch ausgeprägt haben würde, dass man sagen könnte, ich kann das nur vielleicht mit schwangeren Frauen, dann ist das schon möglich, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, es gibt genug Frauen, die auch schwanger sind, ohne einen festen Freund zu haben oder ohne in einer Partnerschaft zu sein. Ja, ja. Und dann liest man das ja auch immer wieder, oder ich habe das auch dann wahrgenommen, dass diese Frauen dann auch ein erweitertes Bedürfnis nach Sex haben. Mit wie vielen schwangeren Frauen hast du schon geschlafen? Mit einer. Ach, mit einer erst? Ja. Das heißt, das findet alles mehr oder weniger in der Fantasie, im Kopf statt. Genau, genau. Mhm. Ich würde allein schon deshalb davor zurückschrecken, weil ich Angst hätte, irgendwie was kaputt zu machen oder der Frau zu schaden oder dem Kind zu schaden. Ja, aber da kannst du auch genug auf Frauenseiten, Frauenarzt etc. pp. Nachlesen, wenn es dann darum geht, so Partnerberatung, da steht immer wieder drin, dass das überhaupt nichts Negatives ist. Sie, also die Dame, mit der ich das hatte, hat auch selber gesagt, dass ihr das der Arzt sogar dazu geraten hat. Mhm. Ne? Also es geht dann darum, dass wenn die Schwangerschaft in einer erweiterten Phase ist und man im Prinzip jetzt möchte, dass das Kind langsam kommt, da ist Sex sogar eine wehenfördernde Maßnahme. Und kaputt machen kann man da nicht viel. Also natürlich gibt es ein paar Stellungen, die man nicht machen kann. Ne? Du kannst jetzt nicht dich oben auf die Frau drauflegen oder ja, so. Ja. Ich habe einen guten Freund, als deren Frau schwanger war, hat er zu mir gesagt, ich lasse die Finger von der Frau. Außerdem will ich nicht, dass mein Sohn, er wusste, dass es ein Sohn, ein Junge wird, als erstes in seinem Leben meinen Schwanz sieht oder spürt. Sieht er, ja, aber gut, ob er das sieht doch, das ist doch alles Quatsch. Ja. Ideal wäre es ja für dich, wenn du eine Partnerin hättest, die oft schwanger wird. Dann wärst du ja im Glück. Ja, genau. Und ich hätte natürlich große Alimentezahlungen zu leisten. Na gut, das könnte ja auch eine gute Beziehung sein. Ja gut, eine große Familie. Eine große Familie, ja gut. Ja. Aber ist ja nicht so schlecht. Also das geht natürlich dann schon so zu weit, ne? Wenn ich sagen würde, ich setze Kinder in die Welt, um natürlich das zu befriedigen. Das ist ja Quatsch. Ne? Also bist du im Moment in einer Beziehung? Nee, bin ich nicht. Nee. Aber du warst sicher schon in Beziehungen, klar? Ja. Ja. Hast du das deinen Frauen erzählt, dass du das scharf findest? Nee. Ich habe das nie kommuniziert. Weil es halt bei mir nicht so ausgibt. Also ich finde, also wie sag ich mal so, wenn ich jetzt mir Pornos angucke, dann ist es schon so, dass ich natürlich, also da gibt es wirklich eine riesen Auswahl und auch eine riesengroße Gemeinde, würde ich sagen. Ne? Also Fangemeinde und auch, also es gibt da Foreneinschläge, wo man sich über viele Sachen auch auf vernünftigem Rahmen unterhält. Ne? Das hat nichts irgendwie Anstößiges oder so, das merkt man auch. Es sind auch viele vernünftige Leute in Anführungsstrichen dabei. Und aber das ist bei mir halt nicht so ausgeprägt, dass ich sagen würde, ich kann nicht ohne das. Also ich habe auch Spaß an Sex mit normalen Frauen. Ja. Und bei schwangeren Frauen ist es schon auch so, dass sie mir halt auch generell gefallen muss. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, jede schwangere Frau zieht mich automatisch an. Ja. Es muss eine attraktive Frau sein. Verstehe. die mich auch aber, sag ich mal, nicht schwanger anziehen würde. Ja, wo du gerade Foren sagst, es gibt doch bestimmt du wirst da schon recherchiert haben, mit Sicherheit auch Kontaktbörsen, wo in der Tat schwangere Frauen, die Bock auf Sex haben, aber keinen Partner haben, sich vielleicht auch jemanden, die suchen vielleicht einen Sexualpartner. Gibt es das? Keine Frage. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch die bekannte Seite Gesext, wo man sich so Sachen, wo sich Frauen oder so reinstellen können und das wird dann ersteigert, quasi eine Nacht oder so, ne? Mhm. Und da gibt es natürlich auch, da gab es auch viele schwangere Frauen, die eine Nacht mit sich versteigert haben, ne? Aber gut, also ich merke, das ist bei dir nicht so stark ausgeprägt, das findet hauptsächlich in der Fantasie statt und im Kopf statt. Wenn ich im Lotto gewinne, sag ich mal, wenn ich mir was ausruhen könnte, dann würde ich natürlich schon auch eine Frau daten, die vielleicht schwanger ist schon, ne? Mhm. Also weil das wirklich auch, oder wenn das bei einem One-Night-Stand bleiben würde, dann würde ich auch natürlich auch ganz gerne einen One-Night-Stand mit einer schwangeren Frau haben. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon was Besonderes. Auch der Sex selber ist was Besonderes. Ja. Michael, danke, dass du von deinem Fetisch erzählt hast. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ja, ciao. Und wir haben schon 1.31 Uhr. Die erste Hälfte der Sendung ist schon rum. Und es geht weiter zum Thema Fetisch mit Christopher. Und Christopher ist 44. Ja, hallo, guten Abend. Hallo, Christopher. Jürgen. Wir haben bisher nur Männer gehabt, merke ich gerade hier. Mädels, habt ihr keinen Fetisch? Mensch, ich bin gespannt, was ihr erzählt. Aber jetzt zu dir, Christopher. Ja, also ich hatte im Gegensatz zu meinem Vorredner eigentlich schon ein Schlüsselerlebnis. Das war, weiß ich noch ganz genau, im 5. Schuljahr. Das war eine neue Schule und da ist mir dann nachher ein Mädel in meiner Klasse aufgefallen. Und dann habe ich mich dann noch sofort in sie verliebt. Es war unglücklich nachher, aber das hat dann trotzdem eine ganze Zeit lang angehalten. Irgendwann kam sie dann mit neuen Schuhen in die Schule. Das waren Adidas Turnschuhe aus ganz Leder. Da die Dinger ja nun mal irgendwie teuer sind, denke ich mal, dass sie da nur ein paar von hatte, sodass sie die nachher auch dann zum Sport anhatte. Und an dem Tag, wo wir Sport hatten, hatte sie normale Schuhe an und die Turnschuhe halt für den Sport separat dabei. Wir wohnten in der Nähe und fuhren dann auch öfter mit dem Fahrrad zur Schule und zurück. Und auf dem Rückweg, da hatte sie ihre Schuhe dann an den Schnürsenkeln an den Gepäckträger gebunden. Ja. Und da gab es dann eine verengte Stelle auf dem Bürgersteig und dann habe ich sie vorgelassen und ich bin hinterhergefahren, dann direkt hinter ihr und konnte dann in die Turnschuhe reingucken. Und dann sah ich, dass diese Innensohlen schon ganz deutlich verfärbt waren. Ich habe mir damals eingebildet, dass das von ihren Füßen alleine gekommen ist. Von was? Von ihren Füßen? Bitte? Von was gekommen ist? Was hast du dir eingebildet? Allein von ihren Füßen gekommen ist, also vom Schwitzen her, diese Verfärbungen. Und später ist mir dann auch bewusst geworden, dass es wohl weil die Verfärbungen waren so stark und sie hat auch immer Socken angehabt, soweit ich das jedenfalls in der Schule gesehen hatte, dass sie wohl, ich schätze jetzt mal, zu Hause mit Socken rumgelaufen ist, der Boden ist nicht immer sauber irgendwo und dann den Schmutz auch da reingetragen hat. Aber ursprünglich habe ich gedacht, das kommt von ihren Füßen her. Ja. Und dieser Einblick in die Schuhe, das war für mich irgendwie was ganz Besonderes. Das war es, das Hineinschauen in diese Sportschuhe. Wie ein Einsehen in die Intimsphäre von ihr, weil normalerweise sieht man ja Schuhe nur von außen. Ja. Und gerade, dass sie, dass die Sohlen so verfärbt waren, das ist so... Wie soll ich das sagen? Das ist ja irre, du warst im 5. Schuljahr, ne? Ich halte es nochmal fest. Ja. Und genau. Sie auch. Und das hat sich ist bis heute geblieben. So, das heißt, du stehst auf Frauen, die solche Sportschuhe tragen? Richtig, unter anderem. Also dieser Fetisch hat sich dann auch weiterentwickelt. Wohin? Man hatte ja ursprünglich nur Sport zusammen, nachher war das dann getrennt und die ganzen Mädels hatten Leggings an. Und das fand ich total geil und das finde ich auch bis heute noch total anziehend, gerade wenn es Glanzleggings sind, so knallenge Glanzleggings. Welche Farbe? Am ehesten schwarz. Das war früher so, ist heute auch noch und so. Auf welche muss aber nicht unbedingt sein. Ja, und auf welche Schuhe stehst du besonders? Auf welche Turnschuhen? Ja, Turnschuhen. Ich denke mal, das ist geprägt von diesem Mal, das sind halt diese Adidas Turnschuhe. Das waren, also heute gibt es die ähnlich noch, das sind wie diese Adidas Superstars, wenn du die kennst, die sind ziemlich bekannt, das sind so Klassiker. Ja, klar. Die sind aus Vollleder und das ist also am ehesten, was mich antört. Es muss aber nicht unbedingt, müssen nicht diese sein, also Vollleder ist schon am geilsten. Wäre für dich, und ist für dich das Tollste, wenn du mit einer Frau Sex hast und die hat diese Schuhe an dabei? Finde ich geil. Findest du es auch geil, diese Schuhe einer Frau, dass du die Schuhe ausziehst, einer Frau? Ja. Es geht noch weiter. Schnüffelst du da rein? Ja, ja, voll. Voll. Ah, je mehr die riechen, also es kann nicht schlimm genug sein. Also wenn die so richtige Stinkefüße hat. Richtig, das macht mich total geil. Ach, das ist irre. Und geht noch weiter. Also außer dem Riechen, dann auch wirklich den Turnschuh vors Gesicht halten, vor die Nase halten, das schön Atmen. Inhalieren. Richtig, und dann auch mit der Zunge an die Sohle gehen und das wirklich auch schmecken, was die Frau dann die ganze Zeit ausgeschüttet hat. Ich glaube ja, so eklig das für denjenigen ist, der da nicht draufsteht, glaube ich. Kann ich verstehen, ja. Klar. Ja, ja, ich glaube, aber ich weiß nicht, ich habe es irgendwie so im Gefühl, dass das sehr verbreitet ist, dass das viele Leute... Ja, ist es. Also ich habe auch nur mal aus Spaß oder aus, ja, ich sage jetzt mal ganz plump, aus Geilheit, einfach mal im Internet nachgeguckt, habe das einfach mal als Suchbegriff eingegeben. Wahrscheinlich irrsinnig viel, ne? Bitte? Da meldet sich, da kommen wahrscheinlich ganz, ganz irrsinnig viele Einträge. Ja, geht so. Also es ist mehr verbreitet, was ich da finde, in der Schulszene. Und dann habe ich aber auch bin ich auf Links gestoßen, in so Sex, ja, Foren, das sind eher so von Jugendlichen. Mhm. Und da war einer, der hatte mal nachgefragt, so die ganze Community da, wie die das sehen würden. Das ist total verpönt bei den Mädels. Mhm. Eine einzige hat dann geschrieben, wenn sie ihre Converse-Schuhe dann so locker an den Füßen hat, ohne dass sie die fest zubindet, das erregt sie dann auch. So, wie ist es denn umgekehrt? Findest du denn Frauen, die das zulassen, dass du da an ihren Füßen rumschnüffelst und an den Schuhen? Somit, ich bin verheiratet seit 11 Jahren. Ach, und ja. Machst du das mit deiner Frau? Ja, sie mag es ungern. Also sie findet das irgendwie auch abstoßend, was ich irgendwie auch verstehen kann. Okay, dann macht es ja keinen Spaß, wenn ihr das nicht Spaß macht. Dann lässt es dir zuliebe mal geschehen, aber Spaß macht es ja nicht. Nee, definitiv. Aber das doch dann, wenn du so lange verheiratet bist und ich gehe mal davon, ich hoffe mal, dass du treu bist. Bist du treu? Nein. Nein, also das ist eine Komplikation, das ist eine Sache, da hätte ich auch gerne anders mal bei einem anderen Thema mit dir drüber gesprochen. Okay. Meine Frau, die ist jemand, die von sich selber behauptet, dass sie kaum Sex benötigt. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist eher weniger als 1. Das ist problematisch. Da sollten wir wirklich im Rahmen einer anderen Sendung mal in Ruhe drüber sprechen. Ja, gerne. Das heißt, du lebst doch so ein bisschen heimlich mit anderen Frauen diesen Fetisch aus? Nein, also ich lebe den Fetisch heimlich aus, ja, aber mehr für mich selber. Ich habe eine unmengengroße Sammlung an gebrauchten, fremden Frauen, Turnschuhen meistens. Und woher hast du die? Es gibt ja so eine große Plattform im Internet, die jeder kennt. Da lässt du dir von wildfremden Frauen die Turnschuhe kommen und zahlst dafür wahrscheinlich noch gut Kohle? Nö. Also da gucke ich immer auf Sofortkauf oder auf Auktionen, wo noch keiner drauf geboten hat und frage dann vorher nach. So, ich hätte gern das und das, ist das möglich? Und es ist oft möglich. Und wie viel Paar hast du zu Hause? Oh, kann ich so erschätzen. Also an Schuhen habe ich, sag ich mal, 4, 5, 6 sowas rum, aber ich stehe auch auf Nylon. Und die kann ich nicht zählen. Ich habe mir jetzt neulich noch, das müsste ich wohl morgen übermorgen bekommen, noch Strumpfhosen bestellt, aber neue. Achso. Auf Strumpfhosen stehst du auch? Also ich stehe auf, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, das sind drei Turnschuhe, es sind aber auch andere Schuhe, es sind oft auch Ballerinas. Mhm. Ich bin allerdings sehr wählerisch, also es sind nicht grundsätzlich Turnschuhe, grundsätzlich Ballerina, müssen dann schon gewisse sein. Und es gibt ja auch diese typischen 80er Jahre Adidas Shorts für Männer. Ja, genau, ja, ja. Diese ganzen Sachen, bewahrst du doch irgendwo bei euch in der Wohnung oder im Haus auf? Ja, richtig. Und deine Frau, weiß sie das? Kriegt die das nicht mit? Ich ich sag mal so, offiziell weiß ich von einigen Dingen, die ich auch mit ihr zusammen eingesetzt habe schon. Mhm. Das ist aber ein Bruchteil von dem, was ich tatsächlich habe. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, ob sie da nicht schon hintergekommen sind. Sie überschweigt das ein bisschen. Möglich, weiß ich nicht. Aber ich halte es für durchaus möglich. Ja. Siehst du uns gerade im Fernsehen? Ich muss gerade reingehen, ich bin draußen, weil meine Frau ist oben, die schläft. Ja, dann geh doch mal bitte an den Fernseher. Ja, mach ich, bin gerade drin. Aber nicht den Ton einschalten? Nee, klar. Ja, wenn du da bist, sag Bescheid. Ja, ich bin da. So, ich hatte ja schon gedacht, dass eventuell du anrufst. Haben wir dir denn mit diesem schicken Schuh eine Freude machen können? Nee. Das ist aber schade. Wir haben hier anstelle unseres weißen Hirschens, der Hirsch, der immer hier steht. Ja, habe ich schon gesehen eben. Einen, ja, wie sagt man, Stiletto, ne? Einen, also ein High Heel. Ein High Heel in silberglitzernder Farbe mit einem riesen Absatz. und vorne eine Öffnung, sieht sehr sexy aus, aber damit können wir dich nicht erfreuen. Nee. Okay, na gut. Dann also da bin ich eher der Klassiker. Und ich hätte einen ollen, ausgelatschten Turnschuh da hinstellen sollen, das hätte dir gefallen. Nee, nicht nur. Also auf sowas stehe ich auch total, aber es müssen dann diese typischen, ich sage jetzt mal ganz plump, diese typischen Noten High Heels sein. Ja das gut, ist, aber die könnten die Mädels auch tragen im Laufhaus. Also. Ja, da bin ich aber schon was wählerischer. Also am liebsten habe ich die in schwarz. Okay. Das ist so meine High-End-Vorstellung, sag ich mal, was diese Art von Schuhe betrifft. In schwarz, in Lackleder. Okay. Vorne geschossen, spitz. Also ich weiß schon, du bist ein... Mit ein, oder ohne Riemen. Ein multipler Fetischist. In vielerlei Form. Christopher, ich danke auch dir, dass du angerufen hast und uns ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Leben. Und in der anderen Sache melde dich doch nochmal, da können wir vielleicht in Ruhe drüber reden. Ja? Gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Gerne Hilfe. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Und wir machen weiter mit wieder ein Mann, mit Stefan. Und Stefan ist 26. Guten Morgen, Stefan. Hallo Domian. Hallo Stefan. So, also, ich bin gespannt, was du erzählst. Also, ja, das ist ein bisschen das Schamgefühl, also mein Fetisch ist, also es ist dieses Schamgefühl, halt ist darüber zu sprechen, also es ist mir sehr unangenehm. Also mein Fetisch ist, dass ich auf Erniedrigung stehe und auf hässliche Menschen. Du stehst auf Erniedrigung, wenn du jemand anderen erniedrigst oder wenn du erniedrigst? Wenn ich erniedrigt werde, also das ist ein Beispiel halt, ich habe da verschiedene Fantasien, also ich habe halt einen sehr kleinen Penis. Und der Gedanke daran, dass eine Frau mich halt deswegen abschmettert, also mich deshalb halt nicht haben will, das kam mir schon in der Vergangenheit schon vor. Ja. Meiner ist halt im irrigierten Zustand, also 10 cm groß. Ja. Und geht ja noch, ich habe schon anderes gehört hier. Ist er denn, wie welchen Umfang hat er? Das habe ich nicht, ich glaube 2-3 Zentimeter, also das ist ziemlich dünn, also das ist schon also und okay. Der Gedanke daran, dass deine Frau mich deshalb ablehnt. Und dich richtig halt verletzt und beleidigt deshalb, dann macht dich das an. Genau, und du stehst auch noch, und du stehst auf hässliche Menschen. Genau. Was man so hässlich nennt. Ja, es ist halt so, dass ich halt sogar auf beide Geschlechten halt aus bin, also es ist schon so, dass ich mich auch öfters jetzt auch im Straßenstrich halt rumtreibe, um halt möglichst halt alte und stark übergewichtige und ziemlich unansehnliche Prostituierten halt für mich zu finden. Außerdem halt suche ich auch in schwulen Sauna auch nach. Also du bist bisexuell? Ich würde mich nicht so als 50-50, sondern eher so als 70% hetero und 30% Schuhe, das erkenne ich darin. Hm. Zum Beispiel nur Frauen küsse ich und oder möchte mit Frauen kuscheln. Mit Männern nicht? Mit Männern nicht. Hm. Und was machst du in schwulen Saunen? Was suchst du da? Ja, ich suche halt möglichst dann ältere Männer, die halt auch übergewichtig sind. Und von denen möchte ich mich dann immer meistens gerne penetrieren lassen. Also ich übernehme dann den passiven Part. Ja, du sagst, die auch übergewichtig sind. Bist du auch übergewichtig? Ja, genau, das wird auch noch, genau, ich habe jetzt immer stark zugenommen. Ja, wie schwer, du bist 26 Jahre alt und wie schwer bist du? Also ich wiege ungefähr 110 Kilo bei 1,92 Meter. Mhm. Also gut, dann bist du ja ein stattlicher Kerl. Ja, aber auch das tönt an, also wenn ich halt an FKK-Stränden halt, also ich gehe gerne zum FKK-Strand, um halt mich sozusagen zu präsentieren, also der Gedanke halt, dass die Leute meinen dicken und förmigen Körper halt sehen. Das tönt dich an. Genau. Auch, genau. Obwohl du vielleicht davon ausgehen kannst, dass die Leute ein negatives Gefühl dazu haben. Aber genau das ist es wahrscheinlich, was dich antörnt. Genau, dann ist es ja so, dass ich heimlich dann ins Wasser gehe, um dort zu masturbieren. Das hat einen Vorteil, dass ich dann die älteren Frauen, also da treiben sich auch ältere Frauen, ältere Männer halt rum, dass ich dann halt die dann meist auch im Blickfeld habe. Also du willst, wenn du auf einen FKK-Stand gehst, willst du gar nicht gefallen? Nee. Du willst genau das Gegenteil, du willst nicht gefallen. Du willst, genau, dass die Leute denken, wow, ist das denn für einer? Ja, genau, ja, so wie, was ist das für ein dickes Schwein, schaut doch mal, was das für einen kleinen Penis da hat. Mhm. Diese extremen Erniedrigungen, auf die du stehst, erlebst, suchst du denn auch Dominas oder Herren auf, die dich erniedrigen? Also ja, also Herren bisher schon, da habe ich schon Erfahrungen gemacht, also auch mit dem Spanking und auch mit Hundeleien, mhm, und das habe ich schon erlebt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich halt enorm unter diesen Fetisch leide und ich mir am liebsten wünsche, dass ich ihn irgendwie wegmachen kann. Achso, das ist natürlich ein ganz besonderer Aspekt jetzt. Die meisten haben ja Spaß an ihrem Fetisch. Bei dir ist es anders. Du bist da, du leidest, das bedrückt dich. Ja, es ist so, diese Menschen sind immer alle sehr unansehnlich und nach der Ejakulation ist das so, merke ich halt, wie sehr mich diese Menschen anwidern. Und ich finde mich einfach nur dreckig, eklig. Und jetzt habe ich auch vor kurzem meine Beziehung halt auch beendet. Ich war halt, ja, über ein Jahr lang mit einer Frau zusammen. Immerhin ein Jahr. Ja, das Problem ist halt so auch, ich habe ein Doppelding geführt. Sexuell hat sie mich kaum angetörnt, also weil sie halt so normal und auch hübsch ist. Mhm. Und ich mochte sie halt gerne und ich würde gerne auch eine normale Beziehung führen und ich möchte das gar nicht mehr haben. Was glaubst du, das ist ja nun so ein ganzes Knäuel von eher seltsamen Fetischen, die du hast. Ja. Was glaubst du, du bist ja noch recht jung, woher kommt das? Naja, ich denke auch, autoritäre Mutter, in der Schule war es ja schon beim Schulunterricht, dass da schon die Klassenkameraden schon über den kleinen Penis auch gelacht haben. Mhm. Und ja, das ist halt, das wird wahrscheinlich daher kommen und dass ich ja wahrscheinlich auch Demütigung auch schon in der Kindheit erfahren habe. Mhm. Wärst du denn lieber schlanker? Also mit dem Abnehmen hatte ich nie Probleme. Also wenn ich will, kann ich immer abnehmen. Deshalb, ich habe schon mehrmals halt abgenommen, aber momentan hört mir das einfach nur an. Momentan hat dieses sexuelle Verlangen und nach dieser Demütigung halt Überhand, dass ich halt das so ausleben möchte. Ich verstehe, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Wenn du abnehmen würdest, würdest du ansehnlicher wahrscheinlich und attraktiver. Du bist ein großer Mann, wenn du auch noch trainieren würdest. Aber genau das turnt dich ja wiederum nicht an, weil du willst ja, dass die anderen dich hässlich finden. Ja, interessanterweise ist das schon so, dass ich halt wenn ich halt die Phasen habe, wo ich merke, okay, jetzt möchte ich wieder abnehmen, ist es da so, dann wirke ich halt natürlich auch Frauen natürlich auch anziehend. Mhm. Und das bereitet mir keine Schwierigkeiten, also das habe ich schon nicht mal geschafft. Mhm. Nur jetzt ist halt so, dass das ist schon dieses sexuelle Verlangen ist, das ist mich ja schon ein bisschen dazu treibt, also dass mich das noch nicht so zügelt, dass ich wieder abnehmen möchte. Mhm. Es ist halt. Aber ich registriere jetzt als wichtigsten Satz von dir, dass du darunter leidest. Und ja. Wenn man darunter leidet, muss man was unternehmen, weil man unglücklich ist. Das heißt. Ich hatte. Ja. Ja, bitte? Ich hatte auch schon mal Telefonseelsorge angerufen, mhm, und die meinten auch gleich so, ja, du bist krank und dann. Das ist unverantwortlich, dass so ein Mensch in seinem Beruf arbeitet und so, dass ich am besten mir einen neuen Job suchen soll. In welchem Beruf arbeitest du denn? Ja, ich bin Sozialpädagoge und das ist halt dann. Ja gut, aber das ist ja Quatsch. Du kannst ja deine seltsamen sexuellen Fetische haben und trotzdem ein guter Sozialpädagoge sein. Das ist ja Unsinn. ja, also finde ich. Halt schwierig. Die Dame von der Telefonseelsorge sprach davon, dass es eine sexuelle Störung ist, die ich unbedingt behandeln dann muss jetzt meine Frage, also wenn es nach mir gehen würde, möchte ich diese Fetische loswerden. Ich möchte also so nicht weiterleben, oder ist es halt so, dass ich mich dann abfinden muss, dass das zu mir gehört und ich das einfach akzeptieren muss. Also Stefan, ich finde allerdings auch, da hat die Dame von der Seelsorge recht, in dem Fall, in dem Punkt, dass du dich letztendlich in eine Therapie begeben solltest, damit du mit einem Psychologen zusammen daran arbeitest, dass du das überwindest. Das finde ich schon. Ich finde aber, dass du natürlich deinen Beruf weiter ausüben kannst und das sind doch zwei verschiedene Schuhe. Das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich möchte sehr gerne, dass mein Psychologe, der Jürgen, der jetzt mitgehört hat, dich jetzt genau berät, was für eine Art der Therapie du machen könntest, solltest, wo man das macht, wie man das macht und so weiter. Ja. Ja, soll man das so machen, dass er dich gleich nochmal anruft? Ja, das ist ja super. Das war auch meine Hoffnung, dass ich die Möglichkeit auch bekomme. Absolut. Stefan, das machen wir sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von dem Jürgen zurückgerufen. Alles klar, super. Ich danke dir. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir, Stefan. Ja, ich danke dir, Domian. Tschüss. 1.50 Uhr. Die erste Frau, Jessica, 30. Guten Morgen. Hallo Domian. Na, da bin ich ja beruhigt. Die Frauenwelt steht auch auf Fetisch. Ja, natürlich. Also, ich stehe auf richtig fette Männer und Frauen. Also so richtig fett. Also umso fetter, umso besser. Von mir aus. Also du bist auch bisexuell? Ja. Ja, du stehst auf. Kann man so sagen. Du sagst es auf, ich zitiere, auf richtig fette Männer und richtig fette Frauen. Ja, genau. Wie also das fett sollten sie sein, damit du richtig in Spaß kommst? Also es ist auch schon ein Ticken früher, aber so richtig cool ist es halt, wenn sie nur noch im Bett liegen können und sich gar nicht mehr bewegen können und ich praktisch alles machen muss. Aber das ist ja schon wieder ein bisschen fast zu krass für mich. Ja, das ist das sind gefährlich. Ja viele arme Menschen, die wirklich schwerst behindert sind aufgrund ihrer Fettleibigkeit. Das stimmt. Da hört der Spaß ja irgendwie auf. Aber es gibt auch viele, die das so wollen. Also ich bin da auch im Internet unterwegs und ich meine, gerade ich als Frau, die auf fette Männer steht, sage ich mal, da werde ich ja überflutet mit Nachrichten. Ne? Das ist ja der Wahnsinn. Also so viele Frauen gibt's da nicht. Wie groß bist du? Wie viel wiegst du? Also ich bin 1,65 und wiege 65 Kilo. Aber eigentlich finde ich das schon ziemlich zu viel. Ah ja, das heißt, du fühlst dich zu dick. Genau, also ich mag es lieber, ich ganz schlank und er oder sie ganz. Ist das eine reine sexuelle Obsession oder könntest du dich auch in einen solchen Menschen verlieben? Ich könnte mich auch verlieben. Ist das schon mal passiert? Gut, jetzt mein Freund, der ist auch ein bisschen rundlich, sage ich mal, also der ist 1,85 und wiegt 135. Oh ja, das ist auch schon ganz schön ordentlich. Ja, finde ich aber jetzt nicht so viel, aber habe ich mich auch verliebt. Aber es ist halt so, dass ich lieber Sex mit, also man kann es auch nicht mehr richtig Sex nennen, ne? Weil es funktioniert ja eigentlich gar nicht mehr richtig. Das wollte ich gerade fragen. Wenn du an so einen Menschen gerätst, der wirklich eigentlich teilweise, das sind ja Pflegefälle, dann funktioniert die Sexualität doch wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, also ich hatte mal Kontakt mit jemandem, der 250 Kilo gewogen hatte. Mhm. Und da war das dann halt so gewesen, dass ich unten gelegen habe, weil ich finde das ja wahnsinnig geil, wenn so ein schwerer Mensch auf mir liegt. Aber das hältst du doch kaum aus. Ja, das ist schon richtig cool. Und er dann zum Beispiel so seinen Bauch auf mich fallen lässt, so einfach so mit Schwung, sage ich mal. So das finde ich schon wahnsinnig erregend. Das ist ja auch ein sonderbarer Fetisch. Was sagt denn dein Freund dazu? Weiß der das? In dem Ausmaß jetzt so nicht, aber ich habe natürlich Andeutungen gemacht, so, ja, und du bist ja schlank und willst du nicht ein bisschen zunehmen und so und dies und jenes. Und er hat gesagt, ja, bist du verrückt und ich bin ja viel zu dick und ich muss abnehmen. Und daraufhin habe ich ihm halt erzählt so ein bisschen von meinem Fetisch. Mhm. Also nee, da findet das krank und eklig und pervers und was ich mit den Menschen machen würde und worum ich das schön finde. Und habe ich mir auch so gedacht, so, ja, es ist nun mal, sag ich mal, ein Fetisch und jeder steht auf andere Sachen, so, warum soll ich nicht das haben, ne? Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? 6 Jahre schon. 6 Jahre aber, schon. Aber nicht so unbedingt. Treu. Ja. Das heißt, du lebst deinen Fetisch aus. Anders geht's nicht, weil anders. Das heißt, du gehst zu wirklich so extrem dicken Menschen. Ja. Wie oft zum Beispiel im Monat? Leider nein, im Monat kann man das nicht sagen. Leider nicht so oft, weil die extrem dicken, also es gibt halt wenige in Deutschland, ne, die sich auf solchen Seiten, die auf solche Seiten sind. Meistens sind das so viele in Amerika und das ist halt ein bisschen weit weg. Aber in Amerika sind es wahnsinnig viele. Wie geht denn das dann, wenn es Männer sind und die gar nicht mehr mit dir schlafen können oder keine Erektion mehr bekommen? Wie kommst du denn dann zu deinem Orgasmus? Ja, entweder mache ich es mir selber oder er hilft mir bei. Ja. Na, aber es ist ja auch das Anfassen und das Spüren alleine und das Gucken. Also, das, was viele Menschen als eklig empfinden würden, das findest du attraktiv. Ja, ja. Ich finde auch wahnsinnig cool, wenn die so kaum noch laufen können oder nach 2 Metern irgendwie schon außer Atem sind oder so dieses Behäbige, also wirklich, wenn man nicht mal mehr irgendwie zum Briefkasten gehen kann oder so, ohne dass man denkt, ja, der hat jetzt gerade einen Marathon gemacht, ne? So. Das finde ich erotisch. Also Ich werde viele Zuschauer und Zuhörer sagen, die hat sie doch nicht mehr alle. Mhm. Das ist ja absolut eklig oder vielleicht sogar menschenverachtend. Ja, das stimmt, ja. Also es gab auch früher Foren, die wurden dann schon geschlossen. Also die wurden, weiß ich nicht, gesperrt von was weiß ich von welchen Leuten, weil die halt sagen, ja, weil es krank ist, ne? Also es geht ja bis hin, sag ich mal, bis zum Tod fast, ne? Wie bis zum Tod? Ja, also man kann ja Menschen auch so dick füttern, dass sie auch. Ach so, ja, genau. Ja. Die Frage ist natürlich in der Tat wirklich, wann ist ein Fetisch und wann wird es pathologisch, also wann wird es krankhaft? Ist das jetzt schon krankhaft? Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Wie siehst du dich denn selbst? Ist das für dich noch im Normbereich? Also, ja. Weil ich sag mal so, es ist ja nicht so, dass ich das nicht mit Erlaubnis machen würde. Natürlich, da gehört die andere Seite will das auch immer. Insofern ist das schon mal eine klare Ansage. Du bedrängst niemanden dazu, sondern die andere Seite will es und hat dann auch noch ihren Spaß dabei, die andere Seite in irgendeiner Form. Genau, ja, so ist nicht das. In irgendeiner Form, sondern in irgendeiner Form hat die andere Seite auch Spaß. Wie gelangst du an die Frauen, an die so sehr übergewichtigen Frauen? Die Frauen? leider nicht. Wenn dann nur, gucke ich mir Videos an im Internet. Aber ich, also in Gedanken. Ach, du hast mit einer so übergewichtigen Frau noch keinen Sex gehabt? Nee, leider nicht, nein. Hattest du denn schon mit einer weniger übergewichtigen Frau Sex? Nein. Ah, das spielt alles so in der Fantasie noch. Das, also mit Frauen in der Fantasie. Wie hattest du dein Schlüsselerlebnis, nachdem du gemerkt hast, ich stehe auf sowas? Das weiß ich nicht, das kann ich irgendwie gar nicht sagen. Aber wann hast du es denn zum ersten Mal bemerkt, in welchem Alter? Das muss so 18, 20 rum gewesen sein, also vor 10, 12 Jahren. Mit wie viel, so über den Daumen, mit wie viel sehr, sehr übergewichtigen Männern hattest du schon etwas Sexuelles? Mit 10? Mit wie viel? Mit 10 ungefähr. 10. Ja, ich bin ja auch schon sehr lange mit meinem Freund zusammen. Und das ist halt auch ein bisschen schwierig. Und das ist der Punkt, der mir unangenehm ist, der mir auch nicht gefällt. Du bist mit deinem Freund zusammen seit 6 Jahren. Du, egal, ob du einen Fetisch hast oder nicht Fetisch hast, du gehst ihm fremd damit. Und er weiß es nicht. Und er würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, wenn der das erfahren würde, oder? Ja, aber was soll ich denn letztendlich machen? Ja, also jetzt Videos angucken oder Filme irgendwie? Jessica, das ist das alte Lied. Wenn man so etwas sehr Spezielles hat und man kann nicht ohne diese Sache leben, dann darf man sich nicht auf eine Beziehung einlassen und das in der Beziehung nicht mitteilen. Man kann nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Ich finde, es ist ein Verrat an deinem Freund. Ah, gut, klar. Jessica, jetzt ist aber gleich die Sendung vorbei. Ich höre es gerade im Hintergrund. Ich gehe mal davon aus, dass du in Sachen Fetisch, in deinem Fetisch, keinen psychologischen Rat möchtest. Nee. Okay, gut, dann verweise ich dich nicht weiter. Dann danke ich aber, danke ich für deine Offenheit und dass du uns das so auch so klar erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, schönen Abend, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier und morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Themennacht. Allerdings 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.